Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Ja, ihr Lieben, Karneval ist vorbei. Wir sind in alter Frische hier. Schön, dass ihr auch da seid, dass ihr eingeschaltet habt. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht eine freie Themennacht, eine offene Telefon-Talkshow. Das heißt ja, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, könnt ihr gerne machen, müsst ihr nur diese Telefonnummer hier wählen, 0800 5678 111 oder ihr könnt mir auch faxen unter 0800 5678 110. Die erste Anruferin heute Nacht, das ist die Jutta. Und Jutta ist 36 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Hallo Jürgen. Hallo Jutta. Weswegen hast du angerufen? Ja, ich bin gerade dabei, mich in eine riesengroße Scheiße zu manövrieren. So, ich habe im Dezember schon mal mit dir gesprochen. Das war, glaube ich, 1. Dezember oder so. Nee, Quatsch, oder? Zwei Tage vorher offene Line. Ne, böse Mädels war das Thema und ich habe mich von meinem Mann getrennt. Ich kam da gerade aus dem Bett meines Liebhabers und da haben wir miteinander gesprochen und das war auch total gut und ich habe mich von meinem Mann getrennt. So, habe gedacht, das packe ich auch alles und sitze jetzt hier und habe das Problem, dass ich keine Kohle habe. So, also ich habe 1200 Mark, muss 700 Mark Miete zahlen und ja, es geht alles im Bach runter. Wir müssen mal nochmal kurz die vorhergehende Geschichte zusammenfassen. Wie lange warst du mit deinem Mann zusammen? 16 Jahre. Wie kam es jetzt, erzählst du mal kurz den Leuten, die sich nicht daran erinnern können, dazu, dass du von ihm auf Distanz kamst und dass ein anderer Mann in dein Leben getreten ist? Ja, es war so, dass mein Mann und ich also 5 Jahre lang nicht mehr miteinander geschlafen haben. So, war no sex und ja, irgendwie bin ich Ex-Userin und seit 5 Jahren clean. Das heißt, du hast Drogen genommen? Ja. Du hast harte Drogen genommen? Ja. Vermutlich Heroin, Kokain, genau. Sowas, ja. Ja, ich habe an der Nadel gehangen. Ja, mein Mann hat in der Zeit getrunken oder mein Nochmann. Und ich bin auch nicht drauf klargekommen. Dann habe ich mich in so einen Superschönling verliebt und da ist dann eine Affäre draus entstanden. Ich war heftigst verliebt. Und hast jetzt deinen Mann verlassen? Ich habe meinen Mann verlassen. Und bist mit diesem Schönling mehr oder weniger liiert oder nicht? Nicht mehr. Nicht mehr? Nein. Und hängst jetzt völlig alleine da? Nicht mehr. Wie nicht mehr? Ich habe diesen Loverboy hab ich vor ein paar Wochen abgeschossen, weil das blöd war irgendwie. So, also es war alles nur verletzend und ich stand halt einen Tag in der Woche auf seinen Terminkalender. So, dann. Aber das heißt im Klartext, dass du hast jetzt beide Männer verloren. Ja. Ja. Hängst in den Seilen, zwischen den Seilen, hast keine Kohle und weißt nicht, was du tun sollst. Das ist das Problem. Verstehe ich das richtig oder gibt es noch ein anderes Problem? Und das andere Problem hat sich jetzt vor 3 Tagen ergeben. Ich habe einen anderen Typen kennengelernt und das ist ein Lude. Ein Luder? Ein Ludi. Ein Zuhälter. Ach so. Ich dachte, Luda benutzt man ja nicht für Männer. Ja. Und weil ich das mit dir auch kenne und das damals in meiner Draufzeit auch gemacht habe, habe ich gedacht, okay, das ist eine gute Möglichkeit, Kohle zu verdienen, auch schnelles Geld. Und habe mich dann einfach auch angeboten, das zu tun. So, jetzt haben wir gut 3 Minuten uns unterhalten. Ja. Jutta, jetzt ist mir nicht ganz klar, was neben den aktuellen Geldsorgen das Problem ist. Ich hab einfach Schiss, dass ich da aus dieser ganzen Geschichte nicht mehr rauskomme. So, ich habe mich auf diesen Typen eingelassen. Was hast du denn hast du keinen Beruf ausgeübt früher? Ich mache eine Umschulung und habe ziemlich wenig Geld und ich will von meinem Nochmann nichts haben. Der hat auch nicht gerade viel Kohle. Ja gut, aber wenn du eine Umschulung machst, heißt das, dass du in absehbarer Zeit damit fertig bist? Ja, das dauert noch. Wie lange dauert das noch? Noch knapp 1,5 Jahre. Als was machst du eine Umschulung? Möchte ich hier nicht so sagen. Okay, aber es ist ein Beruf, wo du dann auch eine Chance hast, arbeiten zu können. Ja, auf jeden Fall. Das heißt, es geht jetzt darum, wie du diese Zeit überbrückst, bis du den Abschluss hast. Bis ich meinen Abschluss habe und bis ich einen Job habe und ja, halt auch wieder auch alleine leben kann oder selbstständig leben kann. Ja, das heißt, dass du irgendwelche kleinen Jobs annehmen musst, um dich über Wasser zu halten. Ich habe einen kleinen Job, aber ich darf nicht so viel Geld verdienen und das reicht einfach nicht. So, wenn ich muss... Dann musst du vielleicht eine billigere Wohnung suchen. Ja, ich bin gerade hier eingezogen, die Wohnung ist schon recht billig. Wie viel sagst du, wie viel kostet die? Also ich bezahle 700 dafür. Mhm. So, und ich kriege auch keine Unterstützung. Mhm. So, ich war schon auf dem Boden. Ich will ja sagen, Mütter, ist mir zu jammerig alles. Das hast du letztendlich dir selbst jetzt auch eingebrockt oder ist es eine Folge von deinem Leben auch? Und es muss jetzt irgendwie einen Weg geben, dass du einigermaßen finanziell die anderthalb Jahre rumkriegst. Ja, ich krieg ja nichts. Ich war auf sämtlichen Ämtern und bin da echt hingekrochen und dadurch, dass ich jetzt 300 Mark im Monat zusätzlich verdiene, falle ich aus dem Raster raus. Mhm. Also ich habe dann zu viel Geld, so für die. Mhm. Und das ist keine Luxuswohnung, die ich hier habe und letztendlich, also irgendwie nervt mich das, hat mich das total angekotzt, die Bank hat mich angeschoben. Also Probleme über Probleme. Und jetzt hast du auch noch einen Zuhälter kennengelernt und bist kommst in die Versuchung, dass du wieder in diesen Job reingehst oder dass du so etwas auch machst, was du offensichtlich früher auch schon mal gemacht hast. Mhm. Ich habe irgendwie auch Schiss da, dass ich dadurch wieder rückfällig werde. Ich meine, ich bin 5 Jahre clean und das ist total geil eigentlich auch. Und letztendlich war es auch nur so, dass ich einfach Bock hatte irgendwie auch mal auf geilen Sex dann hat sich das jetzt alles irgendwie verselbstständigt. Mhm. Und ich kann mit keinem Menschen drüber reden, weil die Leute erklären mich für wahnsinnig. Mhm. Wieso nimmst du kein Geld von deinem Ehemann an für eine gewisse Zeit? Der hat nichts. Der hat auch nichts? Nee. Der hat auch nichts. Er verdient nicht so viel, dass ich da was erwarten könnte. Und ich will das auch nicht, weil ich habe ihn verlassen. Du hast jetzt im Monat, sag nochmal, insgesamt wie viel Geld zur Verfügung? Insgesamt habe ich 1500 Mark. Mhm. Bei 700 Mark Miete ist natürlich wenig Geld. Ja. Aber jetzt kann ich ja keine Finanzberatung machen, das ist völlig klar. Ne? Also wie du jetzt vielleicht da... nur so ganz generell ist es doch eigentlich schon mal eine gute Sache, dass du dich von deinem Ehemann getrennt hast, weil es doch letztendlich eine Lügenbeziehung war. Ja, das war nicht mehr gut. Ja. Und dann hast du eine Umschule am Laufen. Das ist ja auch schon mal gut. Das hat auch eine Perspektive. Jetzt musst du nur für dich sehen, dass du wirklich, nur weil du jetzt zugegeben in einer Notsituation bist, nicht abgleitest in ein Milieu, in dem du schon mal warst und was dir nicht viel Glück gebracht hat. Nee. Das ist jetzt das Allerwichtigste, finde ich. Wie du jetzt 200 Mark mehr im Monat verdienst oder heranholst, weiß ich nicht. Kann ich jetzt natürlich auch nicht sagen. Aber mach es auf ordentlich sauberem Wege und sieh zu, dass das vielleicht, was du dir auch so für dich innerlich aufgebaut hast in den letzten Jahren, für deine eigene Person, dein Selbstwertgefühl, dass das nicht alles kaputt wieder geht. Das ist wichtig. Ja, die Scheiße ist einfach nur, dass ich habe in meinem ganzen Leben noch nie alleine gewohnt, dann kommt da irgendwie nicht drauf klar. Naja, du bist eine 36-jährige Frau, du musst es jetzt aber spätestens jetzt lernen, ne? Ja, sagt sich so. Ja, gut, aber vielleicht gut, dass du es jetzt lernst, als dass du es vielleicht mit 56 lernen musst oder so. Ja, okay. Jutta, also ich appelliere oder bitte dich wirklich nur sehr, dass du das im Kopf hast, nicht in auf eine, wie man so sagt, auf eine schiefe Bahn jetzt abzugleiten, nur aus der Lage heraus, da mal vielleicht die schnelle Mark machen zu können. Hm. Ja. Dann kannst du nämlich alles vergessen und das ist die ganze Zukunft ist dahin. Das Problem ist, die Verlockung ist so riesengroß. Mhm. Ja, du musst jetzt halt, das ist eine Frage der Disziplin, da musst du jetzt halt durch. Hört sich gut an. Und wenn alle Stricke reißen, auch mit dem Wohnen, dann such dir eine billigere WG, ein WG-Zimmer für 300 Mark für die Übergangszeit. Ja, ich weiß, jetzt gibt es 1000 Abers, ist mir völlig klar, aber was meinst du, wie viele Leute vielleicht auch in der Situation sind wie du? Also, ich wünsche dir alles Gute, toi, toi, toi, okay. Komm gut über die anderthalb Jahre. Und vielleicht können wir uns in absehbarer Zeit nochmal unterhalten und ich höre dann, ich habe es geschafft und ich habe es so durchgezogen. Ja? Okay. Alles Gute. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Margit ist dran. Margit ist 41 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Jörg. Hallo Margit. Jetzt habe ich schon fast mein ganzes Pulver verschossen, vorhin bei deinen netten Kollegen. Du musst vollkommen von unten anfangen. Was? Du musst ganz von unten jetzt anfangen. Ja, ich sag Beziehungskrise und Spielsucht. Aha. Betrifft dich das jetzt? Sowohl mein Mann als auch mich. Wer ist spielsüchtig? Also mein Mann ist schon seit er 7 Jahre alt ist, also seitdem er so einigermaßen laufen konnte, ist er am Spielautomaten groß geworden. Die Eltern waren früher schwer reich und wenn die keine Zeit für das Kind hatten, haben sie den an Spielautomaten gesetzt. Also der ist quasi reingewachsen. Der ist ja quasi reingesetzt. Wie alt ist er heute? 47. 47. Das heißt, er hat im Prinzip sein ganzes Leben lang gespielt. Ja, und sobald er diese Glitzerdinger sieht, dann ist er nicht mehr zu halten. Immer an Automaten. Ja, da sagten unsere Freunde schon mal, du könntest die Margit auf den Billardtisch poppen, das wird dir noch nicht mal interessieren. Ja, nee, jetzt hat sich ganz krass ausgesagt, das haben Freunde gesagt. Ne? So fanat ist er da. Hat er denn jetzt in seinem Leben auch mal einen vernünftigen, anständigen Beruf ausgeführt? Ja, der hat einen vernünftigen, anständigen Beruf. Und das funktioniert parallel, nebeneinander? Ja, und das ist jetzt ja die zweite Schiene. Also ich hab ihn damit kennengelernt. Da kehrte er noch, da war er noch bei den Amis beschäftigt gewesen. Lief alles wunderbar gut und irgendwann kam der große Crash und hatte tierisch viele Schulden. Na gut, das ist alles so 15 Jahre her. Und da habe ich ihn wieder aufgebaut und habe das alles für ihn geregelt und so weiter und habe ihm Geld zugeteilt und klappte das alles. Lange Rede, kurzer Sinn, aber der immer noch weiterspielt. Und sobald ich sehe, dass er da Geld in den Spielautomaten steckt, sage ich mir, habe ich mir irgendwann gesagt, was du kannst, kann ich schon lange und nicht in einer blöden Kralle, sondern dann fahre ich ins Casino. Ach, du spielst auch? Jetzt fange ich, ich spiele auch schon seit 2 Jahren. Aber du machst das ein bisschen schicker. Du machst dich, ziehst dich vornehm an und fährst in ein Casino. Genau. Genau. Und verprasst da wie viel Kohle? Ja, ohne 1000 Mark Einsatz mache ich das nicht mehr, weil sonst kann man nichts gewinnen. Habt ihr beide denn so viel Geld, dass ihr das euch leisten könnt? Jürgen, das ist alles relativ. Weil das Geld, was ich einsetze, ich hole es mir immer wieder. Naja, das sagen alle Spieler und irgendwie. Ja, das sagen alle Spieler. Genau, deswegen wollte ich auch dein Statement hören, aber nur ich bin Buchhalterin und ich führe eine ganz normale Statistik drüber. Du bist vom Beruf Buchhalterin? Ja. Aha. Das hört sich wieder total skurril an. Ja, sehr skurril, ja. Du machst das seit 2 Jahren, sagst du. Hast du keine Verluste gemacht in den 2 Jahren? Doch, im Moment habe ich 1000 Mark minus. Nur das geht ja noch. Ja. Ja. Aber das ist dann nach dem Motto. Wenn ich mit 3000 Mark nach Hause komme, ist alles wunderschön. Da wird gerne von genommen. Also dein Mann nimmt da auch gerne von? Der nimmt da gerne von. Das heißt, er ist einbezogen und weiß, dass du das auch machst. Ja, ich bin ja immer ehrlich. So, ja. Ja, aber wenn ich mal 2000 Mark versäbelt habe, dann bin ich wieder die Böse. Ja. Dann verbrassel ich wieder das ganze Haushaltsgeld. Wie viel Kohle hat denn dein Mann in all den Jahrzehnten verspielt? Weiß man das? Habt ihr das mal ausgerechnet? Ich weiß nicht, ich kann es nur ahnen, denn wie ich ihn aus der Scheiße gezogen hatte, hat er 60.000 Mark Schulden. Im Moment seid ihr aber nicht hoch verschuldet. Nö, normale Dispo-Schulden. Aber das liegt auch nur daran, weil die böse Margit ja nicht mehr arbeitet. Ich frage trotzdem nochmal die Frage, habt ihr so viel Kohle? Offensichtlich ja, um euch diesen Spaß zu erlauben. Du sagst, es ist relativ, natürlich ist es relativ, aber ihr beide verdient, da kommt jeden Monat ich was. Im Moment nee, du im Moment nicht, aber ihr habt lange beide zusammen verdient und da kommt regelmäßig, kam regelmäßig gut Kohle aufs Konto und kommt weiterhin von deinem Mann aufs Konto. Ja. Ja. So, jetzt habt ihr eine regelrechte Beziehungskrise? Ja. Nur jetzt, weil du mal wieder 1000 Mark Schulden gemacht hast oder generell? Ja, generell, weil ich nicht mehr arbeite. Und seit wann arbeitest du nicht mehr? Ich arbeite jetzt seit einem Monat nicht mehr viel mehr. Ich hatte meinen Job geknickt gehabt, weil ich hatte einen ganz heißen Job als Buchhalterin, wo ich zu Sachen gezwungen wurde, die ich absolut nicht mehr vertragen konnte, die mich schon zum Suizidversuch damals gezwungen hatten, weil ich da mit meinem Seelenleben nicht mehr klar kam. Dann habe ich den Job geknickt. Da haben wir gesagt, Auszeit. Na, ihr seid aber auch wirklich ein kurioses Paar. Na, und es war auch eine Abstimmung. Hört sich schon sehr schräg an. Schräg gar nicht mal so im positiven Sinne. So in Abstimmung. So, da habe ich noch meinen neuen Job angenommen. Da wurde ich rausgemobbt, weil ich zu gut war, Domian. Wirklich, weil ich zu gut war. Da hatte die Kollegin Angst um ihren Arbeitsplatz. Gut, das ist jetzt gegessen. Du bist, aus, du, du bist aus dem Job. Wieso suchst du dir denn keinen neuen Job? Ich bin noch dabei. Dann bin ich 8 Monate zur Schule gegangen. Was meinst du, was das für eine Knochenarbeit ist, jeden Tag 8 Stunden in der Schule zu sitzen und gute Leistung zu bringen? Habe ich auch gemacht. Ja gut, die ist jetzt seit 31.01. vorbei. Jetzt geht der Krieg schon wieder los. Jetzt verstehe ich aber nicht, wieso du hast das jetzt Jahrzehnte mitbekommen, was es bedeutet, mehr oder weniger spielsüchtig zu sein, wie du es bei deinem Mann beschrieben hast. Wieso fängst du das Ding jetzt selbst auch an? Macht dir das Spaß? Nee, ich mache das nur aus Zickigkeit. Aus was? Aus Zickigkeit. Aus Zickigkeit. Das ist aber eine komische Form, die Zickigkeit zu leben. Du, und weißt du, dass es dann klappt, wenn du richtig zickig ins Casino gehst und sagst, jetzt hau ich 2000 Mark auf den Kopf, dann gehst du aber mit 4000 wieder nach Hause. Ja, das mag nun auch nicht immer so gehen. Aber du bist ja nicht zickig, weil du gerne im Casino zickig sein möchtest, sondern zickig deinem Mann gegenüber. Ja, sicher. Was habe ich denn von meinem, der mir seinen Stress vorheult, der nach Feierabend erstmal in eine Kneipe geht und zu Hause ist und anschließend direkt ins Computerzimmer geht. Letztendlich ist es doch alles völlig albern, Margit. Dadurch veränderst du doch nicht deinen Mann und dadurch veränderst du auch nicht die Situation eurer Ehe und die Spielsucht wirst du mit Sicherheit deines Mannes auch nicht in den Griff kriegen dadurch. Ja, erzähl mir mal bitte wie. Ich will dein Statement haben. Ob ich so bescheuert bin, nur weil ich jetzt doppelt einen draufsetze, soll ich ihm... Die Grundfrage ist jetzt erstmal, wie ist eure Beziehung? Wie ist sie an sich? Was empfindest du zu deinem Mann? Ich liebe ihn. Ich liebe ihn heiß und innig. Mhm. Aber wir haben nur ein Bruder-Schwester-Verhältnis. Immer schon? Nicht immer schon. Es wird immer weniger. Ne? Mhm. Also hier sexuell und so, das kannst du mal zweimal im Jahr rot am Kalender abkreuzen. Hat er denn irgendwann mal versucht, ernsthaft von der Spielerei wegzukommen? Nee. Irgendwann hatte ich mal bei Caritas angerufen, aber das ist bestimmt schon 10 oder 12 Jahre her, und sag so, da schleppe ich dich hin, wo es wirklich überhand nahm. Mhm. Ne? Weißt du, er hat es nicht gemacht. Nee. Er hat es nicht gemacht. Ne? Er hat ja immer keine Zeit. Mhm. Vielleicht ist auch der Fehler, dass du ihn gar nicht genug fallen lässt. Dass er es gar nicht kapiert, wie betroffen oder wie sehr er im Sumpf schon hängt. Dass du dich zu sehr um ihn kümmerst. Also ich glaube auf jeden Fall jetzt, also ganz spontan gesagt, dass das, was du da anrichtest oder angestellt hast jetzt, dass du auch ins Casino gehst, das ist völliger Kinderkram ist das. Nee, ich bin auch neulich wirklich da hingegangen, so nach dem Motto, so, jetzt verpresse ich noch das restliche Dispo-Guthaben. Mhm. Ja gut, aber was soll das denn? Ich jetzt auf dem... Ja, aber was soll das denn? Ist toll, sehr zickig, aber was soll das denn? Ja, und nur wenn ich es wirklich auf den Kopf koche, dann gehe ich wieder ans Eingemachte und fülle Konten wieder auf. Also, ich glaube, das Allerklügste ist, dass du dich erstmal um einen neuen Job kümmerst und dass du deine soliden Arbeit machst. Ist schon klar. Und dann gilt es, darüber nachzudenken, was mit deinem Mann geschieht. Ob er sich eine Therapie unterzieht, ob er zu den anonymen Spielsüchtigen geht oder irgendetwas unternimmt. Und wie deine Haltung dazu ist. Die Haltung könnte irgendwann sein, pass mal auf, lieber Mann, wenn du das nicht tust, gehe ich, dann bin ich weg. Ich mache es immer so, wenn du spielst, spiele ich auch. Ja, das ist doch albern. Ja, natürlich ist das albern. Das ist genauso, wenn der Freund drogenabhängig ist, dann nehme ich auch Drogen. Na und? Was? Ja, ich weiß auch, dass ich mich immer selber, jetzt kann ich nicht mal mehr die deutsche Sprache, dass ich mir da selber mit schade. Ja. Aber ich kriege auch keinen Zugang zu ihr. Der einzige, der Vorwürfe kriegt, bin ich. Seitdem du wieder keine Schule hast, seitdem du nicht mehr arbeitest, bist du nur noch in Bad Neuenahr. Jetzt habe ich dir meine Position gerade gesagt, was ich glaube, was man tun müsste. Ich fasse noch einmal ganz kurz ein paar Sätze zusammen und dann beenden wir das Gespräch. Du musst dir einen Job suchen und du musst deinen Mann dazu bewegen, dass er zur Selbsthilfe schreit, dass er etwas unternimmt. Und wenn er das nicht tut, musst du auf Distanz zu ihm gehen. Ich finde, das ist das Richtigste, was man tun kann. Sonst geht das ewig und ewig so weiter zwischen euch beiden. Kein Aber jetzt. Ich wünsche dabei viel Erfolg und wünsche dir alles Gute. Danke. Auf Wiederhören, Margit. Tschüss. Tschüss. Jürgen, 38 Jahre, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Jürgen. Hallo Jürgen. Die Namensvetter. Ja, ganz genau, muss auch mal sein. Ja. Was ist dein Thema? Mein Thema ist Bisexualität in der Ehe. Mhm. Ja. Die du oder ihr lebt oder nicht lebt. Ja, also im Moment leben wir so, es ist so, dass ich bisexuell veranlagt bin. Mhm. Meine Frau nicht. Mhm. Wie lange seid ihr verheiratet? Wir sind seit 16 Jahren verheiratet. Lange Zeit, ja. Seit wann weißt du das, dass du eine bisexuelle Veranlagung hast? Seit am Beginn meiner Pubertät, würde ich mal fast sagen. Mhm. Wir waren auch zwischenzeitlich mal 2 Jahre auseinander. Mhm. Weil ich da mehr oder weniger hingerissen war. Ich wusste überhaupt nicht, wo ich stehe. Mhm. Und wir haben uns dann wieder gefunden. Mhm. Wobei ich sagen muss, meine Frau wusste seit Anbeginn unseres Zusammenseins, dass ich so veranlagt bin. Mhm. Ja, und... diese Trennung, lass mich nochmal fragen, die hatte wirklich ausschließlich damit zu tun, dass du mehr Schulerfahrung machen wolltest. Ja, ich hatte mich dann immer weiter von meiner Familie entfernt. Das heißt, es gibt Kinder auch? Es gibt Kinder, ja. Wie viel? 2. Aha. Wie alt sind die jetzt? Die sind 12 und 8. 12 und 8 Jahre. Ja. Hast du denn, Jürgen, vor deiner Ehe auch schon Erfahrungen mit Männern gesammelt oder ist das eigentlich nur so im Kopf passiert? Ich hatte auch vor meiner Ehe sexuelle Erfahrungen, auch zwischen meiner Ehe. Ja, also von meiner Seite her habe ich da schon Erfahrung, ja. So, und ihr seid ihr beiden süßen 16 Jahre verheiratet. Ja. Wie läuft denn das jetzt so in den letzten Jahren, also seitdem ihr jetzt wieder zusammen seid nach der einen Trennung? Bist du deiner Frau ganz treu oder scherst du schon mal aus und suchst dir irgendeine Erfahrung mit einem Mann? Also in der Zeit, wo wir wieder zusammen sind, bin ich treu. Lebt das mehr oder weniger meiner Fantasie aus. Und jetzt sind wir vor kurzem auf den Gedanken gekommen, uns doch jemanden zu suchen. Einen Dritten? Einen Dritten, ja. Aber nicht für eine Beziehung, sondern für sexuelle Erlebnisse? Ja, da würde ich eher sagen, doch für eine Beziehung. Also nur fürs Bett wäre mir einfach zu wenig. Wäre uns beiden, denke ich, zu wenig. Oh, das ist natürlich sehr schwierig, ne? Einen Mann zu finden, der muss dann ja auch bisexuell sein. Ja. Und der in eine 16-jährige Ehe mit hineinwachsen kann. Ja. Obwohl es sowas gibt. Ich habe es privat schon mal erzählt bekommen von Bekannten. Ja. Und habe das hier sowas Ähnliches auch schon mal gehört. Ja, also ich merke, wir versuchen da schon Kontakt aufzunehmen in Anzeigen oder sonst irgendwas. Kommt dann auch Resonanz, aber es ist schwer, ja, das ist wahr. Bisher haben wir auch da noch nicht den richtigen gefunden, ja. Gab es denn schon mal so konkrete Begegnungen? Habt ihr schon mal einen Mann getroffen und euch mit dem zumindest unterhalten? Ja, wir haben also vor kurzem jemanden getroffen, den wir auf dem Inserat her kennengelernt haben. Der war so sicherlich sehr sympathisch. Da hat es allerdings dann am Äußeren doch ein bisschen gehapert. Und vor etwas längerer Zeit hatten wir mit einem Freund von uns was angefangen. Und da hat es zwar dann irgendwann im Bett aufgehört, aber es hat dann auch aufgehört. Es ist nicht irgendwie zu irgendwelchen sexuellen Handlungen gekommen, ja. Also ich glaube, das ist ein ganz schwieriges Unterfangen. Ja. Weil so viele Komponenten zusammen sich finden müssen. Du musst den ja gut finden und deine Frau muss den ja auch noch toll finden. Ja, genau. Vielleicht wäre, wenn ihr schon so eine leichte Dreier-Erfahrung machen wollt, vielleicht wäre es ganz gut, die Messlatte nicht erstmal zu hoch zu hängen, nicht gleich an eine Ehe zu dritt zu denken. Gibt es auch, ist sicher ein toll interessantes Modell, wenn sich die Menschen finden. Aber vielleicht würde es ja auch erstmal ausreichen, nur mal auf so einer freundschaftlich-erotischen Ebene miteinander zu verkehren. Ja, klar. Ich denke auch, anders kann das nicht funktionieren. Also das sollte schon, wird wahrscheinlich auch gar nicht anders funktionieren, dass man sich erstmal so ein bisschen kennenlernt. Nur jetzt einfach daher zu gehen und jemanden nur fürs Bett zu suchen, wo irgendwas nicht stimmt, das ist einfach zu wenig. Da muss also wenn schon. Aber der Drang bei dir ist so groß, dass du sagst, ich kann darauf nicht verzichten, ich möchte darauf auch nicht verzichten, ich möchte das jetzt leben und ich möchte es mit meiner Frau zusammenleben. Ja, genau. Also alleine geht's nicht, weil ich meine Frau und meine Familie nicht verlassen möchte. Und dieser Drang ist einfach da und da kann ich auch nicht gegen an. Und da einfach nur in der Fantasie zu leben, ist, glaube ich, zu wenig. Das funktioniert. Wie hast du denn diese Fantasie bislang, diese bisexuell homosexuelle Fantasie gelebt all die Jahre, die letzten Jahre? Ja, die letzten Jahre. Tja, hast du dir schwule Pornos gekauft oder gehst du ins Internet oder was machst du? Ja, genau, schwule Pornos, ja. Schwule Pornos, keine Zeitschriften oder sowas, eigentlich nur Pornos, ja. Und kriegt deine Frau das dann mit, wenn du das schaust und entsprechende Spielchen treibst mit dir selbst? Also wenn wir zusammen solche Filme gucken, dann ist es meistens so, dass es halt bisexuelle Partner sind, die da in den Videos mitspielen und dann lässt sich das auch für die Frau ansehen. Ansonsten möchte ich ihr das nicht antun, das ist nicht schön, glaube ich. Naja, ich hatte mal eine Freundin, die war ganz scharf auf schwule Pornos. Ja, ja, da musste ich früher mal in die Videothek gehen, weil die sich schämte, die auszuleihen. Und da musste ich ja die besorgen, damit sie sich wieder angucken kann. Also da gibt es schon viele Frauen, die darauf stehen. Das ist genauso, wie viele Männer auf Lesbenporno stehen. Ne? Also, ja gut, das ist wahrscheinlich noch nachvollziehbar. Dass man das gut fällt. Du hast gerade gesagt, ihr gebt ihr habt schon Anzeigen aufgegeben, ja, genau. Dass ihr einen Partner sucht. Wie ist diese Anzeige formuliert? Hast du das gerade im Kopf? Wie die? Ja, also die Anzeige, die demnächst kommen wird, ist, dass wir halt ein Paar sind und eine feste Beziehung suchen und ja, eigentlich auch eine dauerhafte Beziehung, wobei da wahrscheinlich doch schon viele sagen, oh Gott, das möchte ich gar nicht und dann diese Anzeige überlesen, aber ich lebe eigentlich ziemlich ehrlich. Also ist es schon sehr ausgerichtet auf die Beziehung, auf die Familie und gar nicht mehr so auf das Sexuelle. Ja, genau. Das heißt, wenn man sich mit euch einlässt, dann heiratet man eine Familie, ne? Quasi. Kriegt man gleich zwei Kinder auch dazu. Und ja, genau. Wäre das denn für dich oder für euch auch ein Lebensmodell, dass dieser Mann vielleicht auch mit zu euch in die Wohnung zieht oder in euer Haus, ich weiß nicht, wie ihr wohnt, dass ihr zusammen in einem Bereich lebt? Also für mich wäre das schon vorstellbar, ja. Ja. Gibt es ganz selten und klappt ganz selten, aber es gibt sowas. Und ich finde auch, warum nicht, ne? Wenn die Menschen sich da verstehen und wenn das für alle gut ist. Ja, genau. So, was bleibt mir jetzt zu wünschen? Mir bleibt zu wünschen, dass ihr einen netten Mann findet, ja. Den du gut findest, den deine Frau gut findet und den die Kinder auch mögen, ne? Ist auch wichtig. Das kommt noch dazu. Genau. Ja, es sind viele, viele Probleme, die da aufeinander genau, kommen. Genau, ja. Und damit du dann deine ganze Bandbreite deiner Sexualität ausleben kannst. Ja, wollen wir es hoffen. Alles Gute, Jürgen. Danke, Jürgen. Schönen Gruß an die Frau Gemahlin. Werde ich ausrichten. Tschüss. Tschüss. Wen haben wir jetzt? Gregor, 18 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, hallo, Domian. Ich bin's. Du bist, ja. Es ist so, dass mich was sehr belastet. Ja, zum Beispiel mein Fernseher im Moment belastet mich zum Beispiel, wenn ich morgens aufstehe, dass ich zu lang für alles brauche, ja? Dass ich zum Beispiel für die Dusche, ja, wenn ich mich frisch mache oder so, ja, und dann brauche ich dann schon lange Zeit, ja, ja, 2 Stunden, ne? Nur für die Dusche? Und ja, für die Dusche. Für Dusche und Badezimmer 2 Stunden? Bitte? Für Dusche und Badezimmer brauchst du 2 Stunden? Ja, also... Als 18-Jähriger? Ja, im krassen Fall schon. Was machst du? Schminkst du dich und föhnst du die Haare oder machst du... Genau, so eine Art Waschzwang ist es doch, ja. Und zwar, da war auch letztens, glaube ich, ein Anrufer, ja, hatte auch den Waschzwang. Ja, so war es. Ja, dass ich dann Stellen, auch im Raum, ne, abklopfe, dass die dann... die mich dann sehr aufhalten, wo ich dann immer lang dran bleibe, ja. Langsam. Was? Du klopfst Stellen im Raum ab? Ja. Moment, wir waren jetzt gerade noch beim Duschen. Also das Duschen dauert unter Umständen 2 Stunden, die Morgentoilette. Lass uns das nochmal eben vertiefen. Was machst du während dieser 2 Stunden im Badezimmer? Okay, ich komme in den Raum, ins Badezimmer. Und ganz normale Handlungen, zum Beispiel das Badetuch hinlegen oder die Klamotten ausziehen, dauern bei mir sehr lange. Ich habe immer das Gefühl, ich werde gestört in meiner Handlung, in meinem Ablauf. Ja. Das belastet mich sehr. Manchmal läuft es wirklich gut, fließend, ja, in einem Zug. Ja, ja gut, dann legst du deine Handtücher hin und ziehst dich aus, wie das alle Leute tun. Du machst es ja langsam, weil du Angst hast, da kommt vielleicht jemand rein oder der stört dich dabei. Aber was machst du denn dann? Duschst du dann? Rasierst du dich? Was machst du genau? Also, sehr, sehr schwer zu beschreiben, aber ich ziehe die Hose aus oder was weiß ich und muss ich dann wieder anziehen, ausziehen, immer und an der gleichen Stelle auch immer abklopfen. Ja. Was? Abklopfen, ja, okay. Also, halt. Was klopfst du wo ab? Im Badezimmer klopfst du irgendwas ab? Ja, auch in anderen Räumen. Ja, also, wir sind ja jetzt noch im Badezimmer. Was klopfst du ab? Wo klopfst du? Ja, also, Wasserhahn... an die Wände klopfen oder tu auch Wasserhahn. So ganz normal klopfst du an die Wände. Ja, und. Warum? Dauernd, ja. Warum? Ich weiß auch, es ist erst seit 2 Jahren dann gekommen. Vor 2 Jahren hat es angefangen. Frage mich auch immer, woher kam es, ne? Ja. Aber warum klopfst du an die Wand? Vermutest du, dass da ein Hohlraum ist und dass da vielleicht jemand belauscht, dass da ein Mikrofon ist oder irgendwas? Ja, fragen sich die meisten, aber es ist so, ja, ich denke immer, ich werde gestört von hinten und ich darf hier nichts kaputt machen, denke ich immer. Ne? Du wirst gestört von hinten und darfst nichts kaputt machen und klopfst an die Wand. Ja, und halt mich in einem Raum sehr lang auf. Das heißt, du duschst gar nicht so sehr lang oder wäschst dich gar nicht so lange. Du hältst dich morgens in dem Badezimmer so lange auf, weil du da so komische Dinge tust. Ja. Ja, und ich könnte auch hat auch mal geklappt, wo ich im Bad alles schnell erledigt hatte. Ja? Bin zum Bus dann bin weggefahren. Aber also jetzt erahne ich, was dich umtreibt, was mit dir los ist. Ich erahne das gerade, wir können das gleich noch vertiefen. Aber nochmal ein paar allgemeine Fragen. Du bist 18 Jahre alt, lebst du noch bei deinen Eltern oder lebst du allein? Du lebst bei meinen Eltern, ja. Bist du Einzelkind? Ich bin Einzelkind, ja. Kriegen die Eltern das mit, dass dich das so quält? Ja, wollte ich gerade ansprechen. Die Eltern irgendwie kriegen das mit, ja. Und gehen aber ganz neutral mit um, haben Verständnis. Ach, die gehen eher darüber hinweg? Ja. Ja. Was machst du vom Beruf oder bist du noch Schüler? Oh, ja, ich bin jetzt aus dem Zivildienst raus, ja. Weil es hat mich auch zu sehr belastet und ich hab gedacht, dass vielleicht die Belastung vom Zivildienst es noch mehr verstärkt hat. Wo hast du denn deinen Zivildienst gemacht? Im Altersheim. Ja, das ist natürlich auch eine schwere Arbeit. Ja, ja. Kannst du sagen ungefähr, seit wann du das hast? Seit wie vielen Jahren? Ja, seit anderthalb Jahren, zwei Jahren hat es angefangen. Aha, und vorher hast du ganz normal gelebt? Ja, ganz normal gelebt. Und ich habe mich auch immer gefragt, ja, warum? Ja, an einem Punkt muss der Urknall gewesen sein und dann da, ne? Komisch. Nur hast du gerade so ein bisschen versucht zu erklären. Ich merke auch, dass dir das schwerfällt zu erklären, weil es wahrscheinlich auch so diffus ist und so wirre. Ganz verzwickt, ja. Also mit dem Badezimmer, das haben wir uns ja so grob schon vorstellen können. Gibt es noch andere Situationen im Leben, die ähnlich schwierig für dich sind zu meistern? Ja, das andere Situationen im Haus meist, ja. Im Haus, wenn ich jetzt mal in meinem Zimmer hier bin, dann habe ich auch mal genau meine Punkte, ja. Wenn ich immer vor deiner Sendung, ja, gerade dran bin, dich einzuschalten im Fernseher, das ja davor, ja, da muss ich immer, mache ich den Rollladen runter und mache halt meine Punkte, habe bei Nachtschränken, da muss ich immer draufklopfen, ja, muss gucken, ob alles steht und ob ich nicht gestört werde schon hinten, ja, dann lege ich mich hin, mache den Fernseher an, okay, aber, ja. Also ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass du Angst hast, gestört zu werden von hinten, also wo du keinen Blick hast. Ja, ich denke immer, ja, da bremst mich einer, ne? Und auch das, also es sind ganz zwanghafte Rituale, ne, denen du da unterliegst. Und ich frage mich auch, ob es noch mehr Leute in Deutschland so geht, oder ob es noch mehr Leute so krass finden. Wie sieht denn das so im normalen Alltag aus? Also normaler Alltag, ja. Also klingt vielleicht verrückt, aber es ist so, wenn ich an der U-Bahn-Station, ne? In Frankfurt bin, ja, oder auch normal, wenn ich an der Straße entlang laufe, ja, dann muss ich immer zu einem Punkt zurückgehen zur Straße, ja, und dann renne ich oft, ja, renne ich, um, ich fix so nenne ich das, auszuschalten, ob das alles okay ist dann. Weil auf der Straße habe ich dann auch immer den Punkt, jetzt muss ich nochmal zu dem Baum zurückgehen, ob da alles okay ist. Und dann, ja, auch so, wenn ich im Zimmer jetzt bin, ne? Ja. Dann sage ich mal einfach, manchmal, es ist alles okay, jetzt brauche ich nicht mal da mich aufzuhalten mit tausendmal Klopf, jetzt gehe ich raus aus dem Zimmer und fertig, ja? Kann doch nichts kaputt gehen, sag ich. Das klingt, wenn man das so zum ersten Mal hört, klingt das lustig und man könnte denken, hat der eine Klatsche, der Gregor? Ne? So könnte man denken. Mich erinnert das gerade an eine Geschichte, die ich vor vielen Jahren hier mal erzählt bekommen habe von meinem Anrufer. Der hatte immer, einige Stammzuschauer und Zuhörer werden sich vielleicht noch erinnern, der hatte immer das Gefühl, eine unsichtbare Linie hinter sich herzuziehen. Ja. Und er fühlte sich nur wohl, wenn diese Linie ganz gerade hinter ihm gezogen war. Der wurde beispielsweise ganz verrückt innerlich, wenn der um eine Litfaßsäule rumgegangen ist und dann weitergegangen ist. Dann musste der wieder rückwärts gehen, um sich zu entwursteln, wie er sagte. Ja, genau. Das sind die Punkte. Ich komme einfach nicht von einem Punkt los. Ich muss immer zurückgehen. Also ich glaube, Gregor, wie du das jetzt beschrieben hast, und wenn dich das schon erst vor anderthalb Jahren relativ schlagartig begann, das war so, ne? Habe ich das richtig verstanden? Ja. und dich das aber nur anderthalb Jahre schon plagt, dass du da dringend in eine psychotherapeutische Behandlung musst. Bin ich auch. Bist du schon? Ja, bin ich. Und es ist eine Ärztin, eine Psychologin in Frankfurt und ja, das gibt mir auch immer selbst die Kraft, ja, wenn ich was hingehe. Und dann habe ich auch die Kraft dann erzähle ich ihr es, der Ärztin, ne? Und das befreit mich auch natürlich, wenn ich alles erzähle, noch viel mehr, das ist ja, das kann ich jetzt erzählen und dann ist davon ein Stein. Aber hast du denn das Gefühl, dass sie dir helfen kann oder tretet ihr da quasi auf der Stelle? Ja, mehr das Gefühl, dass ich nur was rauslassen kann, ne? Das ist mehr das Gefühl. Also dass es nicht wirklich hilft? Nicht wirklich hilft. Ja, dann ist sie vielleicht nicht die richtige Ansprechpartnerin oder sie geht nicht richtig mit dir um. Das kann man natürlich psychotherapeutisch behandeln, solche Art von Zwangsverhalten. Ja. Da würde ich gleich auch vorschlagen, dass du mit meiner Psychologin nochmal redest. Vielleicht kann sie dir sogar die eine oder andere Adresse von einem Fachmenschen vermitteln. Wie sieht das denn aus so mit Beziehungen, Freunden? Hast du eine Freundin beispielsweise? Also, ist übrigens ein wichtiger Punkt, den ich noch ansprechen will. Und zwar sind diese Ticks, das nenne ich Ticks, wenn ich mit meinen Kumpels, mit meinen Tanzkumpels, ich bin da jetzt in einer Tanzgruppe, und da geht Gleichaltrige, sind so alle in meinem Alter, ne? Und dann, wenn ich mal freitagsabends dann heimkomme, und dann, wenn ich dann ins Haus komme, wo ich schwer zu beschreiben, kannst du dir auch nicht vielleicht vorstellen, dass ein Mensch sich so lange mit Punkten, mit Sachen aufhalten kann, oder? Sehr schwer vorzustellen, ne? Aber wenn ich dann heimkomme, dann bin ich gestärkt und wurde nur gelacht in der Gruppe, etc. Und dann bin ich so gestärkt, ja? Gestört oder gestärkt? Gestärkt. Gestärkt, oder? Ja. Dass ich dann locker mit einem Zug ins Bett kommen kann, ohne erstmal tausendmal Schuhe, was weiß ich, aus. Ja. Ach so, das heißt, das tut ja eigentlich ganz gut. Ja, und da bin ich auch wirklich froh, wenn es mal gut läuft. Ja, ja, ja. Ja. Also, ich glaube, dass du keine Klatsche hast, Gregor. Ja. Aber ich glaube, dass das eine Erkrankung ist, die du. Glaube ich auch, ja. Und da muss man wirklich schleunigst irgendetwas tun. Ja. Wir machen das so. Du unterhältst dich mit meiner Psychologin, mit der Petra. Ja. Und ich hoffe sehr, dass durch wen auch immer du Hilfe bekommst, weil auf Dauer, glaube ich, kann einem das äußerst schwer zu schaffen machen und man wirkt wirklich da mal schunkelt drüber, ne? Ja, ja, noch heute Mittag auch, ja, als ich zur Küche ging, hatte ich auf einmal, das erste Anzeichen war, es ging schlecht, ne? Dann habe ich so einen Kraftstoß bekommen, dass ich die Hosen mit einmal hinschmeißen konnte, als Fenster auf und bin rausgegangen, Also es hat mit Sicherheit eine Ursache und wahrscheinlich eine sehr komplexe Ursache und die kann man eben nur mit einem Fachmenschen erkunden, um dann auch dagegen zu wirken. Was hast du vor? Du hast deinen Zivildienst jetzt beendet. Was hast du vor zu machen? Das habe ich bis September Zeit, Schonzeit. Das brauche ich auch, zur Ruhe. Und dann ab September eine Lehre als Versicherungskaufmann. Ne? Als Versicherungskaufmann. Ab September. Ja, ja. Okay, Gregor, du legst auf. Wir rufen dich, das heißt, die Petra ruft dich gleich an. Ich wünsche von Herzen alles Gute. Okay, alles klar. Auf Wiederhören. Wiederhören, ne? Tschüss, ciao. 1.38 Uhr und 14 Sekunden und jetzt machen wir eine ganz kleine Pause. Und 12 Sekunden, hier ist Radio 1 live und das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian, heute Nacht ohne festes Thema. Ihr könnt mich anrufen, Telefonnummer 0800 5678 111 und jetzt schon mal ein Hinweis in eigener Sache, in eigener Werbesache. Wir haben diese Woche wieder prominenten Besuch hier. Am Freitag, in der Nacht von Freitag auf Samstag, wird Christian Wunderlich, Sänger und Schauspieler, hier bei mir sein, eine ganze Stunde, und er wird sich euren Fragen stellen. Immer, was ihr immer schon mal Christian Wunderlich fragen wolltet, das könnt ihr gerne machen. Christian wird sich mit euch unterhalten, wird sich mit mir unterhalten. Jetzt Freitag, in der Nacht von Freitag auf Samstag. Christian Wunderlich zu Gast bei Domian. Morgen sind wir übrigens 10 Minuten später im Fernsehen, das sei auch schon mal gesagt. Aber im Radio pünktlich. Gloria ist jetzt dran. Gloria ist 20 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Gloria. Nicht ja. von Ton und Taxis? Nein, nicht von Ton und Taxis. Was ist dein Thema? Mein Thema ist Freundschaft. Sag's mal genauer. Ja, mein bester Freund ist vor einem Monat ins Leben gekommen. Mhm. Und wie alt war er? 17. Mhm. Und zwar hatte ich ihn angerufen, weil ich Probleme hatte. Und er hatte außerhalb von Kassel gewohnt und kam dann, also hat im Heim gewohnt, weil er sich mit seinen Eltern nicht verstanden hatte und kam dann, also hat dann das Auto geklaut mit einem Freund von der Heimleitung mhm. und sind dann auf dem Weg zu mir verunglückt. War er sofort tot? Nicht sofort, also soweit das Krankenhaus, also die Ärzte das gesagt hatten, muss er sich wohl noch abgeschnallt haben und ausgestiegen sein aus dem Auto. Allerdings hat ihm die Hälfte des Kopfes dabei gefehlt. Und dann kann man noch aussteigen? Das muss wohl seine letzte Reaktion gewesen sein, wie sie sagen, weil das Letzte, was man denkt, das macht der Körper dann noch. Und dann muss er wohl, also erst neben dem Auto hat er gelegen, als sie ihn gefunden haben. Du sagst, es war dein bester Freund, es war nicht dein Freund, der hatte keine Beziehung. Nein, wir hatten keine Beziehung. Wie lange kanntet ihr euch schon? Oh, lange. 5 Jahre. Wie ist es zu der Freundschaft gekommen? ihr seid ja so ein bisschen auch vom Alters, 3 Jahre Altersunterschied. Ja, das war ganz witzig. Und zwar bin ich in einem Bus gefahren und er stieg ein und wir haben uns gesehen und es hat so zack gemacht und wir haben uns sofort unterhalten und als wären wir die dicksten Freunde gewesen. Seitdem. Aber da war er ja noch recht jung, der war ja 12 oder so, ne? Ja. Ja, und trotzdem hat es direkt gefunkt. Ja, war sofort da. Aber nicht gefunkt im sexuellen Sinne, erotischen, sondern einfach nur so, man mochte sich auf Anhieb gleich, die Chemie stimmte und so. Ja, genau. Und da wohntet ihr in der gleichen Gegend, im gleichen Ort, oder? Nein, er war auf Besuch bei seinen Eltern. Er ist jedes zweite Wochenende zu seinen Eltern gefahren. Und wie nah war jetzt in den letzten Jahren die Beziehung? Wie oft habt ihr euch getroffen? Wir haben uns tagtäglich fast getroffen. Tagtäglich? Ja. Wir haben also viel zusammen gemacht. Wir haben alles zusammen geteilt. Und das heißt, du bist dann zu ihm dahin gefahren, wo er in dem Heim war? Ja, und er ist nach Kassel gekommen, also je nachdem zu mir halt. Wie kam es, dass du dich nicht in ihn verliebt hast, wenn ihr so nah miteinander zu tun hattet? Wie kam das? Das war halt irgendwie eine Verbotszone irgendwo. Und auch dieser Altersunterschied. Und aber so wie du es jetzt schilderst, wenn ihr tagtäglich und so viele Jahre miteinander verkehrt habt, warst doch fast der wichtigste Mensch in deinem Leben, ne? Ja, kann man so sagen. Wir haben alles geteilt. Wir haben wirklich alles geteilt. Dann ist es doch ein ungeheures Unglück, wenn man dann so etwas erfährt. Und das war wirklich hart. Jetzt sind wie viele Wochen vergangen? Was sagst du gerade? Ein Monat. Ein Monat, vier Wochen. Gestern war es ein Monat, also am 27. Was ist in dir vorgegangen, als Mann, wer auch immer dir die Nachricht überbracht hat, dass der Freund verstorben ist? Ich habe gelacht im ersten Moment. Ich habe es nicht geglaubt. Ich habe für einen schlechten Scherz gehalten und habe mich dann halt ganz normal wieder hingelegt und habe geschlafen. 2 Stunden später ist mir das dann erst richtig bewusst geworden, irgendwie, dass er jetzt halt nicht mehr da ist. Ja. Ist da so ein bisschen Wut auch in dir hochgekommen oder gibt es heute Wut auf ihn, dass er das mit dem Auto gemacht hat, dass er dann, ist er selbst gefahren? Nein, er nicht selber gefahren. Aber das, ja gut, dann kannst du keine Wut auf ihn haben, dass er zu schnell gefahren ist, aber dass die Jungs das mit dem Auto halt gemacht haben. Gibt es da so einen Wutmoment? Ja, schon. Dass er halt, weil ich halt die Probleme hatte, extra zu mir wollte. Und das ist halt die Wut in mir. Und seine ganze Familie gibt mir auch die Schuld daran. Ach, die Familie gibt dir die Schuld? Ja, weil ich ihn angerufen hatte, weil ich ihn brauchte. Hast du ihn so angerufen, nach dem Motto, komm jetzt so schnell wie möglich zu mir? Nee, gar nicht. Ich hatte ihm das halt nur gesagt, dass es mir so schlecht ging und ja, so wie er halt schon immer war, sofort verkauf und los. Warum ging es dir denn da so schlecht? Eine Beziehungskrise war das mit meiner Freundin. Der Freundin? Mhm. Du sagst Beziehungskrise, bist du lesbisch? Ich bin bin bi. Du bist bi, aber du hast mit der Freundin eine richtige Beziehung, eine Liebesbeziehung. Wir hatten eine richtige Beziehung, ja. Aber diese Beziehung war halt schon zu Ende, als ich ihn angerufen hatte. Mhm. Die war dann schon seit Dezember zu Ende. Mhm. Nur ich hänge halt noch an meiner Ex-Freundin sehr. Nun kann ich mir vorstellen, dass einem das... Das ist eines äußerst belastet, wenn man Vorhaltungen bekommt von den Eltern. Hier, du bist schuld, nur weil du gesagt hast, ich brauche dich und ich habe mir geht's schlecht. Wie gehst du damit um, mit diesen Vorwürfen? Ich rede viel mit unseren gemeinsamen Freunden. Kannst du mit den Eltern von ihm auch reden? Ich habe es versucht, sie wollen es nicht. Hm. Sie wollen es ganz und gar nicht. Bist du ihnen denn auf der Beerdigung begegnet? Ja. Und wie war das da? Sie haben mich nicht mehr gekannt. Also sie haben so getan, als würden sie dich nicht, sie kannten dich schon, sehr gut. Ja. Ja. Sie haben mich nicht beachtet, gar nicht. Du sagst, er war in einem Heim, das heißt, da gibt es ja auch Kontaktpersonen, nähere Erzieher, die da mit den Leuten zu tun haben. Wie stehen die zu der Sache? Weißt du das? Nee, das weiß ich nicht. Mhm. Das weiß ich nicht. Wie haben seine Eltern dir das denn überhaupt vorgeworfen? Haben die dich mal angerufen oder haben die dir geschrieben? Nein, sie hatten also mir direkt am Grab, hatten sie es mir gesagt. Ach, dann direkt am Grab. Vorher haben sie so getan, als würden sie dich nicht kennen. Genau. Und dann, was haben sie am Grab gesagt? Heuchlerin, Lügnerin. Du bist an einem schuld, vor allen Leuten, vor der versammelten Mannschaft. Am offenen Grab? Ja. Und du, was hast du da geantwortet? Ich konnte nichts antworten. Mhm. Ich war fertig mit der Welt. Ich perplex, Brett vor den Kopf. Woher wussten Sie denn überhaupt, dass du da angerufen hattest und dass er zu dir fahren wollte? Das war der Fahrer des Autos, der hatte das gesagt, dass sie halt zu mir wollte. Der ist nicht gestorben? Nein, der hat sich nur die Hand gebrochen. Mhm. Ja. Hast du mit dem nochmal gesprochen hinterher? Mit dem habe ich noch ganz viel Kontakt, ja. Mhm. Weil er saß hier direkt daneben. Mhm. Und wir reden halt ganz viel zusammen darüber. Machst du dir denn so für dich, wenn du ganz alleine bist, dennoch irgendwie Vorwürfe, dass du dir sagst, ach, hätte ich vielleicht doch nicht angerufen? Ja, irgendwo schon. Aber dadurch, dass ich halt so viel mit den Freunden rede, die mir sagen, dass ich halt mir keine Vorwürfe machen brauche, geht das einigermaßen. Mhm. Also das ist jetzt nicht so gravierend, dass ich jetzt nur da irgendwo rumstehe und sage, oh, ihr könnt und hättest du nicht. Und also du hast ganz klar nicht am Telefon gesagt, komm jetzt sofort hier hin, ich brauche dich. Nein, das habe ich nicht gesagt. Hast du überhaupt irgendwas gesagt, dass er kommen soll? Oder hast du einfach nur gesagt, ich würde ganz gerne mit dir reden? Ich hatte nur zu ihm gesagt, ich brauche dich, nämlich ihn, also ich würde jetzt so gerne von dir in den Arm genommen werden, mir geht's so schlecht und ja, das wollte er halt, denke ich mal, irgendwo machen. Und warum bist du nicht dahin gefahren zu ihm? Weil ich nicht mobil bin. Und ich wollte halt eigentlich nur mit ihm reden und das war auch am Telefon alles ganz normal. Wir hatten... Man sagt sowas ja auch dahin, ne? Ich würde dich jetzt gerne in den Arm nehmen oder so, ne? Ja, genau. Und man ahnt ja gar nicht, dass dann so hätte eine Katastrophe passieren kann. Hätte ich es gewusst, hätte ich nicht angerufen. Na klar, natürlich. Warst du denn nach diesem grauenhaften Erlebnis bei der Beerdigung und an dem Grab deines Freundes nochmal alleine auf dem Friedhof an seinem Grab? Ja, da bin ich also jeden zweiten, dritten Tag mit Sicherheit, um mit ihm zu reden. Weil ich denke mir irgendwo, er ist da, er ist auch um mich, das weiß ich. Das fühle ich auch irgendwo. Weil wenn es mir schlecht geht, dann weiß ich nicht, dann ist so eine gewisse Wärme um mich rum irgendwie, als würde er mich halt in den Arm nehmen. Wenn man so eng miteinander befreundet ist über so viele Jahre, dann redet man ja auch über solche Themen. Man redet auch über den Tod. Auch wenn man ganz jung ist, das habe ich früher auch gemacht. Ihr wahrscheinlich auch. Ja. Wie hat er sich denn den Tod vorgestellt? Und hat er Angst zum Beispiel gehabt davor? Angst nicht, weil er hat, also wir haben immer gesagt, jeder muss irgendwann mal sterben. Und Angst hatte er jetzt nicht. Er hatte halt immer nur gesagt, er hofft, dass sein Tod ein schneller Tod ist, dass er nicht leiden muss und dass es warm ist, da wo er auch immer ist. Mhm. Ja. Es war ein schneller Tod. Er war sofort tot. Mhm. Sofort. Was für eine Vorstellung hatte er denn dann von dem, was dann ist? Hat er gedacht, es ist alles vorbei? Oder hat er schon gedacht, es gibt irgendwie ein Leben nach dem Tod, in welcher Form auch immer? Nein, also wir haben immer gesagt, es gibt ein Leben nach dem Tod. Mhm. Das haben wir immer gesagt. Was ja für dich oder für jetzt überhaupt für die Situation auch tröstlich ist, ne? Das, du glaubst das ja auch. Ja, ich glaube auch dran. Ganz fest. Also ich finde es immer sehr schwierig nach solchen schweren Katastrophen, wenn da so Schuldzuweisungen gemacht werden von den betroffenen Angehörigen. In den meisten Fällen, so ich das kenne, ist das nicht gerechtfertigt. Und in deinem Fall ist es ja auch nicht gerechtfertigt. Und schön ist es ja, dass du das auch gar nicht so nah an dich rankommen lässt, weil du weißt, dass es anders ist. Ja. Und du hast deine Freunde, mit denen du dich austauschen kannst. Ja, genau. Und gut ist ja auch, dass du diesen Kontakt zu diesem Freund von ihm hast. Das hilft, glaube ich, auch ein bisschen, ne? Ja. Ja. Ja, das hilft uns also ganz, also sehr. Ich würde sonst weder vorwärts, glaube ich, noch rückwärts, wenn ich nicht ihn hätte, dass ich mit ihm auch mal, also da in der Sache intimer drüber reden kann, weil er es halt miterlebt hat. Hast du nach dem Tod ein besonderes Bild noch aufgehängt von ihm oder herausgesucht von früher? Ich habe kein Foto von ihm. Du hast gar kein Foto von ihm? Ich habe keine Fotos von ihm. Die hat alle er bei sich, also wo er gewohnt hat, in dem Heim. Und das haben alle seine Eltern rausgenommen. Das Einzige, was ich von ihm besitze, ist ein Pulli. Die Todesanzeige und den Zeitungsausschnitt, wie es halt passiert ist. Und ein Kreuz von ihm, also sein Lieblingskreuz. Und du hättest sicher eine sehr große Freude daran, wenn du ein Foto bekämst. Ja. Das wäre, glaube ich, das Schönste, was man mir jetzt noch von ihm geben könnte. Gibt es nicht die Möglichkeit, dass irgendein anderer Freund das auch besorgen könnte? Das habe ich noch nicht ausprobiert, weil die Eltern stellen im Moment dicht, weil sie halt wissen, dass sie alle mit mir Kontakt haben und auch irgendwo zu mir halten und ja. Ich glaube, das wird noch eine lange, sehr traurige Zeit sein, Gloria, die du vor dir hast. Ja. Das sind ja erst 4 Wochen, das ist ja gar nichts. Nee, das ist nicht lange. Aber es klingt gut, dass du so eingebettet bist in die Freundinnen, in die Freunde und dass du reden kannst. Und das muss man ja auch tun. Ich glaube auch, wenn ich die nicht hätte, würde ich tagtäglich nur noch weinen und die holen mich auch zu Hause raus und jetzt kommen mit weggehen und ja. Ich wünsche dir viel, viel Kraft für die nächste Zeit, Gloria. Ja, danke schön. Und halte ihn gut in Erinnerung und unterhalte dich mit ihm, wenn dir der Sinn danach steht. Ja, das werde ich machen. Alles Gute. Danke, Domian. Tschüss. Tschüss. Nadine. Hallo Nadine, 21 Jahre alt. Genau, und zwar habe ich ein großes Problem. Ich habe etwas mit einem Mann, der verheiratet ist. Das hört sich jetzt krass an. Das geht auch irgendwie, das hätte ich mir gar nicht vorstellen können, dass überhaupt sowas für mich möglich ist. Weil wie alt ist denn der Mann, mit dem du verheiratet bist? Der ist 33. 33. Hat er Kinder? Ah ja, eine. Wie lange verheiratet? Oh, über 10 Jahre. Ja. Und ja, das größte Problem ist, dass ich jetzt mittlerweile richtig, das war am Anfang Verliebtheit nur, weil ich liebe ihn jetzt richtig. Wie lange läuft das schon? 3-4 Monate. Mhm. Und wo habt ihr euch kennengelernt? Durch eine Freundin, das ist der Nachbar gewesen. Und der kam halt öfter mal hoch und da hat man sich so kennengelernt. Und dann fing das so langsam an, denn irgendwann hat er von mir die Handynummer gehabt. Und dann war das irgendwie so ein Spielchen. Er hat mir immer so versteckte Sachen gemailt, um rauszuhören, ob ich was für ihn empfinde. Ich natürlich auch vorsichtig. Ja, und dann ergab sich das, dass wir uns getroffen haben. Ich habe ihn besucht bei sich auf der Arbeit. Und naja, dann fing das Ganze an. Ihr habt jetzt also dann auch schon eine Affäre. Das ist nicht nur platonisch oder das passiert nicht nur in deiner Fantasie. Eine Affäre. Und das ist sowas Schönes, wenn er zu mir kommt oder sowas, wir gucken uns in die Augen, wir nehmen uns in den Arm, das so viel, das ist ein ganz tolles Gefühl. Nadine ist verliebt. Genau. Nadine ist verliebt. Aber das größte Problem ist, er würde sich angeblich von seiner Frau trennen, nur das erzählt er mir jetzt schon seit 2 Monaten. Der sagt immer, wenn ich damit anfange mit dem Thema, ich soll nicht drängen, er möchte halt einen sauberen Schlussstrich ziehen und das wären halt Probleme und mit dem Finanziellen und alles und ich soll ihn nicht drängen. Irgendwann kommt der Zeitpunkt. Er ruft mich jeden Tag an, er schickt mir Mails, er liebt mich über alles. Das ist natürlich richtig, dass man einer Person, die in der Situation dann drin steckt, dass man die nicht zu sehr drängen sollte. Andererseits ist natürlich deine Gefühlssituation auch sehr gut nachvollziehbar. Und du hast vielleicht auch das Gefühl, hingehalten zu werden, ne? Ja, und jedes Mal, wenn ich ihn anspreche darauf, er weicht mir immer aus. Und denn ich soll nicht drängen und wenn ich ihn ja denn so sehr lieben würde, dann könnte ich das ja auch verstehen, wenn man halt verheiratet ist. Hat er denn mal ein wenig bei dir erzählt, wie es in seiner Ehe aussieht? Wie ja, es hat sich da alles so auseinandergelebt und seine Frau hätte wohl auch zu ihm gesagt vor ein paar Tagen, dass sie nur noch mit ihm zusammen wäre aus finanziellen Gründen, weil sie dann abgesichert ist und so. Ja, also wenn die Frau das angeblich gesagt hat, dann wäre es ja nun wirklich ein leichtes für ihn zu sagen, okay, komm, wir regeln das Finanzielle und wir trennen uns voneinander. Aber er tut es nicht. Und das macht mich mittlerweile so fertig, weil ich diesen Menschen so sehr liebe. Und ich habe ihm auch gesagt, ich meine, ich kann trennen. Sex und halt Liebe kann ich trennen. Aber ich habe gesagt, ich will von dir hören, sollen wir das halt so machen, dass das nur rein sexuell ist? Oder Das könnte er jetzt, glaube ich, gar nicht mehr entscheiden. Weil du liebst ihn. Du kannst das jetzt, kannst es nicht mehr trennen. Genau, aber ich wollte halt auch so ein bisschen raushauen und er meinte, er könnte das nicht trennen, weil er empfindet halt zu viel für mich. Also Nadine, du bist jetzt in der Situation, wo du irgendwann, finde ich schon, ihn drängen musst oder zumindest ihm ein Ultimatum setzen solltest. Weil du, man weiß ja nie, man muss ja immer sehr skeptisch an Menschen herangehen. Du findest ihn ganz toll, aber vielleicht ist er ja auch dir gegenüber nicht ehrlich. Vielleicht erwägt er das ja auch gar nicht, sich zu trennen von der Frau. Vielleicht will er dich einfach nur so als nettes Betthäschen nebenher halten, sage ich es mal ganz... Ich hab ihn schon so oft darauf angesprochen. Ich habe gesagt, das kann nicht sein, dass wir, wenn wir uns treffen, dann läuft es wirklich darauf nur hinaus. Aber er sagt, und wenn er mich besucht, dann hat er mal gerade eine halbe Stunde Zeit, dann die ganze Zeit auf die Uhr am Gucken, ich muss jetzt, dann hat er sein Handy dabei und schaut die ganze Zeit drauf und ich da so, das kann doch nicht so weitergehen. Das heißt also, immer wenn ihr euch trefft, ist es immer verbunden mit Sex? Ja, meistens eigentlich. Ihr habt noch nie irgendwie was Schönes, mal einen Ausflug gemacht oder Kino oder irgendwas gemacht? Und das einzigste Größere war spazieren gehen. Aber das auch nur irgendwie so, er hat immer geguckt, dass ihn keiner sieht oder sowas. Und dann nur an bestimmten Stellen hat er mir halt nicht in den Arm genommen oder sind. Und gab es denn vor dem Spazierengehen oder nach dem Spazierengehen Sex? Nee, da nicht. Da nicht. Er sagt auch, er möchte mal zu mir kommen, dass wir spazieren gehen und sowas und irgendwie mal zusammen schön essen gehen oder so, aber dazu kommt es nie. Und wenn er denn das gekriegt hat, was er will, dann ist er dann auch schon wieder weg. Das klingt nicht gut. Weißt du, wenn er wirklich in dich verliebt wäre, dann ist man doch darauf aus, viel mit dem anderen zusammen zu sein und vor allen Dingen auch viele schöne Sachen gemeinsam zu machen, Dinge zu teilen. Dann geht es doch nicht nur um Sex. Da ist Sex eine wichtige Rolle, aber doch nicht das Allerwichtigste. Dann müssten viel mehr Signale von ihm kommen, dass er auch bereit ist, seine Zeit mit dir zu teilen. Ich sage jetzt ganz einfach mal zu dir, vielleicht tue ich dem jungen Mann Unrecht, aber vielleicht bist du wirklich nur so eine willkommene Sexabwechslung für ihn. Und er spielt dir diesen ganzen emotionalen Quark vor, weil er weiß, dass er dich damit einfach gut halten kann. Also finde ich es völlig legitim, wenn du nach einer gewissen Zeit, vielleicht hältst du es noch einen Monat so aus, sagst hier, pass auf, ich muss jetzt klare Verhältnisse haben. Entweder wir beenden das Ganze oder du machst mir glaubhaft, dass du etwas mit mir anfangen möchtest. Dass du mein Leben, dass du dein Leben mit mir teilen möchtest. Wenn er das vor allen Dingen jetzt schon so angekündigt hat, dann steht er ja quasi im Wort bei dir. Dann soll er dir genau die Situation zu Hause erklären, warum, wieso und so weiter. Für mich klingt es merkwürdig, was du erzählst, Nadine. Sei vorsichtig. Er sagt ja, er kommt ja dann immer mit den Ausreden, ja, wenn man verheiratet ist, du musst das doch verstehen, dann das alles, was da zu regeln ist und man kann das nicht von heute auf morgen und so. Stimmt ja auch, hat er ja völlig recht, klar. Aber er muss irgendeinen, dir einen Beweis liefern, dass er glaubwürdig ist, dass er nicht einfach nur schwafelt. Und du bist ja nicht, du glaubst ihm ja nicht, ne? Du bist ja da und du bist ja, irgendwas stimmt da ja nicht. Ja, und das macht einen dann so fertig, weil ich komme irgendwie gar nicht von ihm los. Ich habe schon so oft mir vorgenommen und dann habe ich auch gesagt, nee, guck mal, so geht das nicht weiter. Und dann habe ich das halt beendet, aber der ruft dann am anderen Tag an, als wäre nichts gewesen. Hallo, Schatz und so. Und dann fängt das Spielchen wieder von vorn an. Mittlerweile, das macht mich wirklich fertig, dass ich gar nicht mehr weiß, wo Kopf und Fuß ist. Das geht vier Monate jetzt so, ne? Ja. Also überleg, wie lange du es noch aushältst. Vielleicht ist es ganz gut, ihn noch nicht so unter Druck zu setzen. Vielleicht wird es noch einen Monat, sag mal einen Monat gar nichts. Das wäre doch ein interessanter Trick auch, wie er sich entwickelt. Sag du mal, mach du mal einen Monat kein Druck. Sag du gar nichts. Und warte ab, ob von ihm was kommt. Wenn der das ehrlich meint, muss von ihm irgendwas kommen oder ein Signal gesetzt werden, dass er dir zeigt, ich bin soweit, ich bin am Arrangieren und so weiter. Und wenn bis dahin nichts gekommen ist, dann hau richtig auf den Putz. Ja, das hört sich gut an. Ja. Wenn du den Monat aushältst, ist natürlich hart. Ja, das stimmt. Sieh mal zu, Nadine. Okay. Alles Gute, toi, toi, toi. Ja. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute Nacht in der Technik. Leo Scholten. Morgen sind wir wieder da im Fernsehen 10 Minuten später um 1.10 Uhr im Radio bei 1 Live pünktlich. Wieder mit einer offenen Telefon-Talkshow. Und am Freitag, in der Nacht von Freitag auf Samstag, ist Christian Wunderlich hier mein prominenter Gast, mein Stargast. Ich wünsche euch eine gute Nacht und sage ciao und bye bye bis morgen.